Lange sah es so aus, als würde der Kaiser in der Affäre um die WM-Vergabe 2006 nicht strafrechtlich belangt. Doch nun hat sich die Schweizer Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Ihr Vorwurf lautet: Verdacht des Betrugs, der Untreue, der Geldwäscherei und der Veruntreuung. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen ominöse Überweisungen, die ihren Ausgang auf einem gemeinsamen Konto des damaligen WM-Cheforganisators Franz Beckenbauer und seines damaligen Managers Robert Schwan nahmen, erklärt der Sprecher der Ermittler in Bern, André Marti. Im Sachverhalt geht es darum, abzuklären, ob eine Zahlung von 7 respektive 6,7 Millionen Euros im Rahmen einer Galaveranstaltung rund um die Fußballweltmeisterschaften 2006 richtig verwendet worden ist. Es gilt hier, Belastendes, aber eben auch Entlastendes festzustellen. Die Gala fand nie statt. Bleibt die Frage, wozu sollte das Geld tatsächlich verwendet werden? Der Verdacht liegt nahe, dass mit der Summe Funktionäre des Weltfußballverbandes bestochen werden sollten. Der ehemalige FIFA-Mediendirektor Guido Tognoni jedenfalls sieht etliche Ungereimtheiten. Es ist bekannt, dass über die WM-Konten bei verschiedenen Gelegenheiten einige Zahlungen gelaufen sind, die man im Nachhinein als obskur oder als dubios bezeichnen möchte oder müsste. Und da dürfen wir uns schon noch auf einige Überraschungen gefasst machen. Bereits seit Ende letzten Jahres laufen die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft, sowohl gegen Beckenbauer als auch gegen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie gegen den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt. Erst jetzt hat man darüber informiert, das war anders geplant, erklärt der Sprecher André Marti. Das Strafverfahren wurde bereits im letzten November eröffnet. Dann gab es eine gewisse zeitliche Verzögerung, weil in Deutschland der sogenannte Freshfields Report ohne Absprache mit den Strafverfolgungsbehörden publiziert wurde. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Maßnahmen ein bisschen verzögern mussten. Beckenbauer selbst beteuerte immer wieder seine Unschuld. Über seine Anwälte ließ er jetzt mitteilen, er habe die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft unterstützt. Er kooperiere auch weiterhin mit allen Behörden. Auch Ex-DFB-Präsident Zwanziger gab sich gelassen. Kurz und knapp sagte er, das hat keine Substanz. Doch sollten sich die Vorwürfe erhärten, drohen harte Strafen, betont der Sprecher der Schweizer Bundesanwaltschaft André Marti. Zunächst gilt die Unschuldsvermutung natürlich für alle Beschuldigten. Es würden aber in diesem Verfahren eben gemäß schweizerischem Strafrecht vorgegangen werden. Das heißt, es droht den Beschuldigten bei diesen Straftatbeständen eine Maximalstrafe von 5 Jahren. Davon aber, so der Sprecher in Bern, sei man noch weit entfernt. Derartige Strafverfahren dauerten in der Regel 3 bis 5 Jahre.